Trash im Lande beim Namen nennt. Also schickte der Staat seine Spitzelmäuse, verdrückte Mittler und V-Leute. Sie sollten uns fangen, doch es wollte nicht glücken. Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Darum schöne Grüße an den Ignaz-Bubis und an den Staatsschutz und seine Azubis. Weiter Rock'n'Roll ist unser Leben, Lanzer wird es ewig geben. Kein System kann uns zerstören und unsere Feinde sollen es hören. Hey Bubis, hörst du uns? Früh um sechs fall ich aus dem Bett. Die Bullen donnern wie verrückt auf meinem Brett. Die Tür fliegt auf mit voller Wucht. Zum hundertsten Mal wird meine Bude durchsucht. Bei der Staatsanwalt staffelt sich die Akten. Tagtäglich ermitteln sie neue Fakten. Wir wissen, dass dieser Staat uns hasst. Doch wir machen weiter mit einem meinem Knast. Weiter Rock'n'Roll ist unser Leben. Lanzer wird es ewig geben. Kein System kann uns zerstören. Und unsere Feinde sollen es hören. Hey Bubis, hörst du uns? Unsere CDs sind überall verboten. Doch verbotene Früchte, die schmecken am besten. Man hört unsere Lieder sogar nicht nesten. Ihr kennt die neue Lanzer schon. Den Zaudreh zur arischen Revolution. Der Eins spielt bei uns im Radio. In Moskau wieder, was ist echt noch wo? Weißer Rock'n'Roll ist unser Leben. Lanzer wird es ewig geben. Kein System kann uns zerstören. Und unsere Feinde sollen es hören. Hey Bubis, hörst du uns? Na, Ignaz, hörst du uns? Hey, Bubis, hörst du uns? Ja, nicht koscher, die Hey, Bubis, hörst du uns? Ja, moralische Instanz, du. Hey, Bubis, hörst du uns? Das sind wir für unverschämte Gäuben, Mann. Ja, ja. Hey, Bubis, hörst du uns? Melkohren flattern, Melkohren. Hey, Bubis, hörst du uns? Schalimchen, das Shepard, bis...